Hallo Welt, hier ist das Krähennest. Wir machen heute wieder einen Kandidatinnen-Podcast und ich habe bei mir den Erik Tiggemann. Hallo Erik. Hallo Marco, vielen Dank, dass du das Interview machst. Das mache ich doch gerne. Du bist IT-Berater, 51 Jahre und bist auf unserer NRW-Liste zur Bundestagswahl auf Listenplatz 7. Das ist soweit richtig. Ja, das ist soweit richtig. Und zusätzlich bin ich Direktkandidat in einem Wahlkreis im Ennepe-Ruhr-Kreis. Und da trete ich auch zum ersten Mal an. Wie sieht's da aus mit Unterstützungsunterschriften sammeln? Ist das problematisch wegen Corona oder klappt das gut? Wir haben gerade die Unterstützungsunterschriftenformulare vom Kreiswahlleiter wiederbekommen und werden jetzt kräftig loslegen, unter unseren Mitgliedern und in unserer Umgebung die Unterschriften zu sammeln. Insofern ist das bisher erschleppend angelaufen, weil wir hoffen natürlich, dass wir die Leute, die wir ansprechen, auf die Direktkandidatur auch sofort gewinnen können, ihre Unterschrift für die Liste zu geben. Ja, da haben wir jetzt, heute ist der 15. noch einen guten Monat Zeit. Da drücken wir uns alle die Daumen. Du hattest auf unserer Webseite geschrieben, dass dir auch der Klimawandel wichtig ist, also dass das auch ein Thema für dich ist. Kannst du mir dazu was erzählen? Ja, also wir wissen schon seit den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, dass wir mit den Ressourcen unserer Welt ein bisschen anders umgehen müssten, als wir das gerade tun. Da haben auch immer wieder Leute darauf hingewiesen, dass man da doch mal ein bisschen auf den Umweltschutz achten muss. Und dann irgendwann wurde auch klar, dass es ein bisschen weitergehend und differenzierter ist mit der Erderwärmung und dem Klimaschutz, der dann nötig ist. Und naja, die Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen schon die Erde. Wir brauchen eine ordentliche Umgebung, in der wir leben können. Und ich glaube, das sollten wir dann alle anpacken. Und da ist in den letzten Jahren aber ein bisschen zu wenig passiert. Man könnte auch sagen, wir haben schon einiges verschlafen, oder? Ja, aber umso wichtiger ist, dass wir, wenn wir jetzt hier sind, das endlich anfassen. Weil sonst sagt die nächste Generation, ja, ihr habt das ja nur noch schlimmer werden lassen. Meinst du denn, dass es so ganz ohne Verbote oder Einschränkungen gehen wird? Also die Grünen werden da ja immer wieder kritisiert, wenn die da mal was zu sagen. Aber das sind Leute, die eigentlich auch keine Alternativen aufzeigen. Ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, die Sachen zu steuern. Wir haben ja rund um CO2-Abgaben, da haben wir ja verschiedene Modelle, wie das eingepreist wird, dass Ressourcen der Welt verbraucht werden oder umgewandelt werden. Also wir haben da Möglichkeiten, auch wahrscheinlich ohne Verbote auszukommen, wenn ich einfach die Alternativen attraktiver mache, als dass ich sage, zum Beispiel, ich nehme dir jetzt dein Dieselfahrzeug weg. Ja, da ist aber jahrelang ist das subventioniert worden. Und jetzt auf einmal würde dann jemand sagen, ich nehme dir dein Diesel weg. Das wäre nicht so schön. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht wollen, wenn ich einen Diesel fahren würde. Aber Alternativmodelle aufzubauen und zu zeigen, wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und den attraktiv gestalten, dann kann man da auch leicht drauf umsteigen, zumindest in den Städten. Auf dem Land ist das schon ein bisschen anders. Da muss man gucken, wie man dann damit umgeht. Aber das ist ja jetzt auch nur der Teilaspekt Verkehr. Da gibt es ja viel mehr, ob das jetzt unsere Heizung ist, mit der wir umgehen oder auch unsere Stromerzeugung. Da gibt es viele Baustellen und viele Sachen, an denen man schrauben kann, ohne dass man direkt mit einem Verbotsschild kommen muss. Gesetzt den Fall, wir kämen in den Bundestag, dann wärst du ganz sicherlich mit dabei. Wäre das ein Thema, wo du sagst, ja, da würde ich mich engagieren, einsetzen? Oder was wäre es sonst so, wo du dich sehen würdest, in welchen Ausschüssen zum Beispiel? Ich würde mich da auch engagieren. Allerdings habe ich da nicht die Fachkompetenz. Meine Fachkompetenz, die liegt mehr in der direkten Demokratie und bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und von Berufswegen liegt meine Kompetenz auch beim Datenschutz und der Digitalisierung. Und da haben wir auch fähige Leute, auf deren Urteil ich mich verlassen kann. Zum Beispiel in der Energiepolitik haben wir eine sehr aktive AG. Und ja, ich würde auf jeden Fall unterstützen an der Stelle. Wie gesagt, meine Kernkompetenzen liegen da woanders. BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Und du hast es jetzt gerade erwähnt. Was muss da passieren und vor allen Dingen, wie schnell sollte das passieren? Ja, am liebsten hätte ich das bedingungslose Grundeinkommen morgen schon oder nächsten Monat. Aber realistisch gesehen sollten wir erstmal schauen, dass wir das Sozialsystem, was wir jetzt haben, was ja nicht grundsätzlich schlecht ist, umbauen mit dem Ziel, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben. Manche haben Angst davor, ja, dann ist meine Rente weg oder was weiß ich, was dann da alles ist. Also ich glaube, beim bedingungslosen Grundeinkommen ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten, weil da ganz viele Missverständnisse auch mit verbunden sind. Aber ich glaube fest daran, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Freiheiten gibt, unter anderem, dass Familien an sich ein Grundeinkommen jeder Einzelne bekommt und nicht, dass ein klassischer Verdiener Geld bringt und dann auf einmal eine Familie abhängig von dieser einen Person ist. Und naja, ein Grundeinkommen schafft ja nicht Erwerbsarbeit ab. Das ist auch so ein Missverständnis, sondern es gibt die Freiheit, sich die Arbeit zu suchen, die auch sinnvoll ist, weil wir haben im Moment viele Jobs, die gerade im Niedriglohnbereich liegen, die ja, wo Leute nicht von ihrer Arbeit leben können und wo teilweise auch relativ sinnlose Jobs gemacht werden. Sinnlos im Sinne von gesellschaftlich nicht unbedingt sinnvoll. Und gleichzeitig, also ein Schritt dahin wäre, dass wir den Mindestlohn weiter ausbauen. Der sollte auch, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen haben, übrigens nicht verschwinden, sondern sollte auch erhalten bleiben, weil wenn jemand arbeitet, dann soll sich das auch lohnen. Und ja, wir haben zum Beispiel bei den sogenannten Hartz-IV-Gesetzen, das ist ja ein Bündel von Maßnahmen, da wird immer gesagt, fordern und fördern. Aber da habe ich auch in meinem Umfeld festgestellt, dass es da durchaus Verbesserungsbedarf gibt, was das Zugestehen von dem von Arbeitslosengeld 2 oder der Sozialhilfe angeht. Da werden teilweise Fragen gestellt, wo sich Partner auf einmal vor dem Amt quasi nackig machen müssen. Das greift so stark in unsere Grundrechte ein. Da muss unbedingt was geändert werden. Und wie gesagt, so kommen wir Schritt für Schritt in so eine Richtung einer Grundsicherung, die ich mir unter einem bedingungslosen Grundeinkommen vorstelle und weg von der Gängelung. Vielleicht auch hin dazu, dass wir den Begriff Arbeit nochmal irgendwie neu definieren und nicht einfach nur die Lohnarbeit dabei im Kopf haben. Erik, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Wir sind schon wieder am Ende. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Unterstützungsunterschriften sammeln. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass das klappt. Und wir sehen und hören uns bestimmt in der nächsten Zeit wieder. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Gespräch.